bist unterwegs bis zum Morgengrauen. Und wenn dein Handy klingelt, gehst du schnell aus dem Raum. Und ich frag dich, hey, wer war da dran? Du hast mich so oft schon betrogen. Ich hab dir jedes Mal verziehen. Ich glaub, du wirst dich niemals ändern. Wann nimmt dieses Spiel ein Ende? Hab das Gefühl, bald durchzudrehen. Und ich laufe gegen Wände. Verletz mich noch einmal. Schrei mir noch einmal ins Gesicht. Bitte benutz mich, betrüg und belüg mich. Denn ich kann nicht ohne dich. Verletz mich noch einmal. Tu mir noch einmal richtig weh. Auch wenn du eiskalt bist und mir stets das Herz bricht, kann ich doch nie von dir gehen. Du bist wild, du bist frei. Und ich frag mich, warum bin ich nicht dabei? Mit wem gehst du tanzen? Wer hält deine Hand? Dieses Gefühl bringt mich um den Verstand. Und ich frag dich, warum tust du mir